Um Gottes Willen, die Menschenköchin kommt. Das ist mein Mauseloch. Ich kann den Klopf nicht mehr halten. Wie sieht es denn hier aus? Der ungezogene Bursche hat vergessen, die Klötze wegzuräumen. Und die Uhr steht. Oha! Was sollen denn die Mäuse da unter dem Tisch? Die Menschenköchin zog ihren Pantoffel aus und warf nach den Mäusen. Sie traf die Paulermaus. Die quiekte auf, blieb auf dem Rücken liegen und tat keinen Mucks mehr. Erst spät in der Nacht trauten sich die Mäuse wieder aus ihren Löchern. Sie suchten die Mausemimi und den Mausesamson. Aber sie fanden sie nicht. Und wer hat Schuld an dem Unglück? Am Tod von Mausemimi und Mausesamson? Mäuse, Philipp, natürlich. Nicht mal ein Mauseschwanz fehlte zum Sieg. Stellt euch vor, der Mäuse-Philipp hätte nicht Arbeit verweigert. Stellt euch vor, er und Lilli Maus hätten mitgearbeitet bis zum Schluss. Flink wie Fledermäuse, hart wie Tiroler Brot, zäh wie Schweineschwarte. Wir hätten es geschafft. In das Ziel dicht vor Augen haben uns Mäuse-Philipp und Lilli Maus im Stich gelassen. Die arme Mausemimi und all die Toten. Werft den Mäuse-Philipp hinaus in den Garten. Er ist reif für die Katz. Nein, nein, hört ihn doch erst einmal an. Auf ihn, greift ihn. Komm her, das ist ein Kleiner. Lasst ihn los. Ich halte dich fest, Mausefilipp. Lass mich los. Hier, das Fenster ist offen. Ja, dann werft ihn doch zum Fenster hin. Ja. Oh nein. So, den werden wir los. Den frisst jetzt die Katz. Und was machen wir mit dem Gesindel dort? Mit Lilli Maus, mit Mäuse Friederike und mit Karle Maus? Ihr habt dem Mäuse Philipp, dem Verbrecher, helfen wollen. Die kommen auch in den Garten. Zur Katz, los, packt sie! Lasst sie! Wenn sie aus der Strafe an der Nichtmaus Mäuse Philipp gelernt haben, sollen sie eine Chance bekommen. Los, ihr drei! Zerstreut euch. Wenn ihr euch bis drei unter das Rudel gemischt habt, dann sollt ihr diesmal ohne Strafe frei ausgehen. Eins, zwei, drei. Schnell zerstreuten sich die drei. Selbst Lilli Maus, krank vor Angst, war fortgerannt. Sie hockte sich hinter einen Bücherstapel in der Bibliothek und weinte. Warum hatte sie sich nicht noch mehr vor den Mäuse-Philipp geworfen und ihn gerettet, dachte sie düster, ihn mit Zähnen und Klauen verteidigt. Vielleicht hätten sich die anderen Mäuse von ihrer Tapferkeit mitreißen lassen. Warum hatte sie zugeschaut, wie der, den sie liebte, aus dem Fenster geworfen wurde? Sie wusste, dass sie niemals diese Nacht vergessen konnte. Ganz klar wurde es ihr, dass der Boss sie alle in der Hand hatte, morgen, übermorgen, immer wenn nicht. Ja, aber was? Es war dies die Stunde, in der die kleine, weiße Lillimaus sich entschloss, dem überaus starken Willibald offen entgegenzutreten, komme, was da wolle. Lillimaus begann wieder Geschichten zu erzählen. Zuerst kamen Kahle Maus und Mäuse Friederike, dann kamen immer mehr Mäuse und hörten zu, obwohl es streng verboten war. Ja, und der Landvogt hatte das Volk arg gequält und bedrängt. Ach. Er ließ alle für sich arbeiten. Er selbst tat nie etwas. Das ist typisch. Er allein bestimmte, was richtig und was falsch war. Und die Leute mussten sich alle ganz tief vor ihm verbeugen, wenn er an ihnen vorbeiritt. Was? Ja, er hatte sogar seinen Hut auf eine Stange gesteckt. Diesen Hut des Landvogts mussten die Menschenriesen voller Ehrfurcht grüßen. Oder sie wurden hart bestraft. Da legte ein Mann einen Pfeil auf seine Armbrust und schoss den Tyrannen nieder. Das ist richtig so. Der Name dieses Mannes ist nie vergessen worden. Er hieß Wilhelm Tell. Wie nennt man denn bei uns Mäusen so einen Tyrannen? Boss nennen wir solche Tyrannen.